啾啾啊，啾啾啊啊啊，啾啾啊，啾啾啊，啾啾啊啊啊。Obie blas, strike arme. Ciu ciu a, ciu ciu a, ciu ciu a, a, a, ciu ciu a, ciu ciu a, ciu ciu a, a, a. Obie blas, strike arme. Weißt Magen. Chuchua, chuchua, chuchua, wa, wa, chuchua, chuchua, chuchua, wa, wa. Auf ihr Platz! Streck ihr Arme! Weißt Magen. Daumen hoch! Chuchua, chuchua, chuchua, wa, wa, chuchua, chuchua, chuchua, wa, wa. Auf ihr Platz! Streck ihr Arme! Weißt Marken.